Kundgabe 3315. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1944. Abtragen der Sündenschuld durch Kinder und Kindeskinder. Die Folge der Sünde ist auch ihre Strafe. Es ist dies so zu verstehen, dass jede Sünde ihre Folgen nach sich zieht, die wieder verderblich sich für den Sünder auswirken, weshalb dann von einer gerechten Strafe gesprochen werden kann. Diese Strafe ist aber dann nicht von Gott über den Menschen verhängt, sondern er selbst hat sie sich zugezogen, weil er den unmittelbaren Anlass dazu gegeben hat. Es kann nun aber auch die Auswirkung der Sünde längere Zeit auf sich warten lassen. Doch sie kommt unweigerlich, nur dass sie dann nicht den Menschen selbst trifft, sondern seine Kinder und Kindeskinder. Dass also diese eine Strafe ertragen müssen, die Generationen zuvor verschuldet wurde. Es ist dies eine scheinbare Ungerechtigkeit Gottes. Doch es handelt sich dann immer um Seelen, die zu ihrem Ausreifen besonders schwere Lebensbedingungen brauchen und die sich für ihren Lebensweg besonders schwere Lebensverhältnisse erwählt haben. Sie tragen gleichsam unverdientes Leid und stehen auch mit den Seelen derer, die dieses Leid verschuldet haben, in geistiger Verbindung. Sie werden also von jenen Seelen beeinflusst, eine Schuld abzutragen, die ihnen ins jenseitige Reich gefolgt ist und deren Tilgen im Jenseits übermäßig viel Zeit erfordern würde. Und Gott nimmt die Sühne von Kindern und Kindeskindern an. Kann der Mensch seine Schuld auf Erden selbst abtragen, so gibt es unzählige Möglichkeiten dazu. Das heißt, es muss der Mensch mit den Folgen der Sünde fertig werden. Er wird dann gewissermaßen dasselbe Schicksal erleiden müssen, das er anderen bereitet hat. Er wird das Leid tragen müssen, das er anderen zugefügt hat. Es wird immer die Sünde in ihren Auswirkungen ihn selbst wieder treffen. Und er wird sich nicht wehren können dagegen. Doch dann erspart er seinen Nachkommen alle diese Leiden, die er selbst verschuldet hat. Geht er aber mit dieser Schuld ins jenseitige Reich ein, so findet er dort nicht eher Ruhe, bis er wieder die ihm auf Erden nahestehenden Menschen dazu bewogen hat, durch gedanklichen Einfluss seine einstige Sünde auf der Erde zu büßen, was jenen dann ein Erdenschicksal einträgt, das deutlich die Sünden der Väter erkennbar werden lässt. Von Kindern und Kindeskindern wird die Sühne für die begangene Sünde angenommen, um in den Menschen das Verantwortungsgefühl zu erwecken, so wie sie die Größe einer Schuld unterschätzen. Es leiden die Sünder im Jenseits übergroße Qualen, so sie die Menschen auf Erden für ihre Schuld büßen sehen. Und es wird die Schuld daher zweifach gebüßt und entsprechend schneller abgetragen, wie umgekehrt ein Mensch, der um die Sünden seiner Väter weiß, nicht so schwer trägt an der Strafe, weil sie ihm gerecht erscheint und seine Seele dadurch schneller zur Reife gelangt auf Erden. Überaus leicht aber ist es für einen Sünder, seiner Schuld ledig zu werden, so er sie in tiefem Glauben an Jesus Christus ihm zu Füßen legt, so er ihn innig bittet um Vergebung, nachdem er sie ernstlich bereut hat und sich zu bessern bemüht. Dann werden auch die Folgen seiner Sünden ausbleiben. Er wird nicht zu fürchten brauchen, dass seine Schuld von seinen Nachkommen abgetragen werden muss. Er wird frei werden von seiner Schuld um Jesu Christi willen, der für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Amen.